Im Koran werden einige Propheten namentlich erwähnt. Unter ihnen sind Adam a.s., Ibrahim a.s., Harun a.s., Ishaq a.s., Jakub a.s., Dawud a.s., Isa a.s., Lut a.s. und Muhammad sallallahu alaihi wasallam.